wer ich bin? Ich bin ein Mensch, der nichts mehr zu erwarten hat. Ein Mensch, der vielleicht manches zu empfinden und mitzufühlen vermag, vielleicht auch manches weiß, aber nichts mehr zu erwarten hat. Sie aber, mit Ihnen steht es anders. Ihnen hält Gott das Leben noch bereit. Aber wer weiß, vielleicht wird auch bei Ihnen alles wie ein Hauch vergehen, ohne dass etwas dabei herauskommt. Nur was ist denn dabei, dass Sie in eine andere Menschenklasse hinüberwechseln werden? Sie werden doch nicht den Komfort vermissen, Sie mit Ihrem Herzen. Was ist denn dabei, dass man Sie vielleicht lange nicht mehr sehen wird? Hier kommt es nicht auf die Zeit an, sondern auf Sie. Werden Sie eine Sonne, und alle werden Sie sehen. Eine Sonne muss vor allem eine Sonne sein. Worüber lächeln Sie wieder? Weil ich solch ein Schillerianer bin? Ich möchte wetten, Sie meinen, dass ich mich jetzt an Sie heranschmeicheln möchte. Nun, vielleicht schmeichle ich mich auch tatsächlich heran. Sie brauchen mir, Rodion Romanowitsch, meinetwegen kein Wort zu glauben. Ja, meinetwegen glauben Sie mir niemals. Ich habe nun mal so eine Art, ich gebe es zu. Nur eins möchte ich noch hinzufügen. Inwieweit ich ein gemeiner und inwieweit ich ein ehrlicher Mensch bin, das können Sie, glaube ich, selbst beurteilen. Wann gedenken Sie, mich zu verhaften? Anderthalb oder zwei Tage kann ich Sie noch herumspazieren lassen. Aber denken Sie nach, mein Lieber, beten Sie zu Gott. Und es ist doch vorteilhafter, bei Gott wirklich vorteilhafter. Und wenn ich davonlaufe? Fragte Raskolnikow mit einem seltsamen Spottlächeln. Nein, Sie nicht. Ein Bauer würde davonlaufen, ein moderner Sektierer gleichfalls, irgend so ein Lakai fremder Gedanken. Dem braucht man ja nur eine Fingerspitze zu zeigen, und er glaubt sein ganzes Leben lang, woran man will. Sie aber glauben doch nicht mehr an Ihre Theorie. Womit könnten Sie denn fliehen? Ja, und was hätten Sie von einer Flucht? Auf der Flucht ist es hässlich und schwer. Sie aber brauchen vor allen Dingen das Leben und eine bestimmte Stellung, dazu die entsprechende Luft. Dort aber, hätten Sie dort Ihre Luft? Wenn Sie fliehen, werden Sie von selbst zurückkehren. Ohne uns können Sie nicht auskommen. Und wenn ich Sie ins Gefängnis bringe, gut, Sie werden dort einen Monat sitzen, meinetwegen auch zwei oder drei, und dann werden Sie plötzlich, denken Sie an meine Worte, von selbst kommen und gestehen, und möglicherweise wird das für Sie selbst ganz unerwartet geschehen. Sie werden vielleicht noch eine Stunde vorher nicht wissen, dass Sie auf den Gedanken kommen werden, das Leid auf sich zu nehmen. Sie glauben mir jetzt nicht auf mein bloßes Wort hin, aber Sie werden selbst darauf kommen. Denn gelitten zu haben, Rodion Romanowitsch, ist eine große Sache. Lassen Sie außer Acht, dass ich dick geworden bin und keine Not kenne. Ich weiß es dennoch. Lachen Sie nicht darüber. Im Leiden liegt eine Idee. Nikolai hat schon recht. Nein, Sie werden nicht davonlaufen, Rodion Romanowitsch.